SWR 2 Hörspiel. Eurotrash. Hörspiel in zwei Teilen von Walter Adler. Nach dem gleichnamigen Roman von Christian Kracht. Erster Teil. Sie sind Nazis gewesen. Beautiful house with a beautiful wife, and you may ask yourself, well, how did I get here? Also, ich musste wieder auf ein paar Tage nach Zürich. Ich muss dich dringend sprechen. Komm bitte rasch. Es war ganz unheimlich gewesen am Telefon. Dazu muss ich sagen, dass ich vor einem Vierteljahrhundert eine Geschichte geschrieben hatte, die ich aus irgendeinem Grund Faserland genannt hatte. Es endet in Zürich, sozusagen mitten auf dem Zürichsee. Relativ traumatisch. Ich war in der Altstadt gewesen. In einer clandestinen Filmvorführung war Ingirum imus nocte et consumimur igni gezeigt worden. Der letzte Film von Guy Debord, fertiggestellt noch vor seinem Selbstmord. Anschließend bin ich hinab Richtung Paradeplatz gelaufen. Ohne Absicht und Sinn durch die Nacht. Und dort, auf der anderen Seite der Limmat, hatte ich dann einen improvisierten Verkaufsstand einer schweizerischen Kommune vorgefunden, an dem zwei bebrillte Frauen unbestimmten Alters und ein bärtiger, freundlicher junger Mann schwere Wollpullover und Decken in Naturfarben verkauften, die sie selbst gestrickt hatten. Diese einfachen Wollsachen waren mir auf anheimelnde Art authentisch erschienen, von Realität und von Sinn durchdrungen, realer als die gesamte Bahnhofstraße und deren überall links und rechts zu Dutzenden aufgehängten Schweizer Fahnen und die luxuriöse, provinzielle, belanglose Staffage in den Schaufenstern. Das macht dann 100 Franken. Wie dem auch sei. Man hatte mir den Pullover in einer Papiertüte und einen farbigen, etwas verblichenen Prospekt übergeben, den ich leicht beschämt mit hinab in die Tüte hatte gleiten lassen. Ich verabschiedete mich mit einem etwas ungelenken Lächeln und marschierte leicht fröstelnd Richtung Münsterplatz. Mit dem Gedanken, in der Bar der Kronenhalle noch ein Getränk zu nehmen. Die Angelegenheiten meiner Mutter, und jetzt komme ich drauf, deren wegen ich jeden zweiten Monat Zürich, diese Stadt der Angeber und der Aufschneider und der Erniedrigung, aufsuchen musste, hatten mich seit Jahren vollends paralysiert. Es war schrecklich geworden. Es war ganz und gar abscheulich geworden. Es war mehr geworden, als ich ertragen konnte, als man normalerweise ertragen sollte. Meine Mutter nämlich war sehr krank. Das heißt, krank auch im Kopf. Nicht nur dort, aber dort vor allem. Um nicht den Kontakt zu ihr zu verlieren und um mich nicht einem Zustand der Resignation und der Hoffnungslosigkeit hinzugeben, hatte ich mich irgendwann entschlossen, sie alle zwei Monate zu besuchen. Ja, ich hatte mich entschlossen, das Elend einfach zu akzeptieren, in dem meine Mutter in ihrer Wohnung seit Jahrzehnten dahin lebte, umgeben von kullernden leeren Wodkaflaschen, von ungeöffneten Rechnungen der diversen Zürcher Zobelpelzlager und den knisternden Folien ihrer Schmerzmittelpackung. Jetzt aber hatte sie mich von sich aus kontaktiert und zu sich bestellt. Sonst hatte sie immer geschwiegen und abgewartet. Sie hatte weder E-Mail noch Mobiltelefon und lehnte das Internet ab. Zu kompliziert. Und die Tasten sind mir zu klein. Ich lese gerne Zeitungen und Stendhal. Sie wurde von der Haushälterin gestohlen. Jeden zweiten Tag war ihr Portemonnaie leer. Obwohl sie fast kein Geld ausgab, war es alles immer fort. Wie auch ihr schwarzer Mercedes eines Tages fort war. Aus der Garage des Mietshauses entfernt und in die Bukowina verbracht. Durch den bukowinischen Mann der bukowinischen Haushälterin. Es war ein Graus. Aber immerhin war sie nicht mehr in Winterthur. Ihren 80. Geburtstag hatte sie dort in der geschlossenen Psychiatrie feiern müssen. Ich hatte vergessen oder verdrängt, dass die Klinik noch einen anderen Namen hatte, so etwas wie Frankenstein. Jedenfalls hatte man sie wieder entlassen aus diesem Wintertour. Entlassen müssen, da sie nur durch richterlichen Beschluss weiterhin in der Nervenklinik verwahrt werden konnte. Und den gab es nicht. und würde es auch nie geben. Denn meine Mutter verstand es durch ihre raffinierten Manipulationen, durch ihre schroff deklarierte Kaltblütigkeit, dem sie Untersuchenden gegenüber zu suggerieren: Es ist alles in bester Ordnung. Man muss mich lediglich wieder in meine Wohnung lassen. Dann bleibt auch alles so. In bester Ordnung. Man müsse sie nur wieder zu ihrem geliebten Phenobarbital lassen. Zu den Kisten mit dem schäbigen Fondant. Die Flasche Weißwein mit Schraubverschluss zu 7,50 Franken. Und dem jede Woche ab und jede Woche wieder neu bestellten Abonnement der Neuen Zürcher Zeitung. Und zu den mittelmäßigen expressionistischen Gemälden, die ihr Mann, mein Vater, ihr in der Ehe geschenkt hatte, während er die Noldes, Munks und Kirchners, die er mit Lothar Günther Buchheim in der DDR eingesammelt, natürlich lieber selbst behalten hatte. Aufgerollt unter seinem Bett im Chateau am Genfer See, wo er nach der Scheidung von meiner Mutter gelebt hatte. Der Zerfall dieser Familie, ja, die Atomisierung dieser Familie, als deren Tiefpunkt man den 80. Geburtstag meiner Mutter im Gemeinschaftszimmer der Nervenklinik Winterthur bezeichnen muss, war von einer bodenlosen Hoffnungslosigkeit. Sie hatte dort zusammengekauert gesessen, die fettigen aschblonden Haare zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden, in einem hellblauen Trainingsanzug aus Frotté. Vor sich auf dem Tisch der aus der Bahnhofsstraße mitgebrachte Blumenstrauß zu 800 Franken. Das eingefallene Palimpsest ihres Gesichts, vom betrunkenen Hinfallen zerschrammt und mit dunkelroten Blutkrusten überzogen. Die Augenbrauen kaum noch wahrnehmbar, sondern durch das verbeulte Zickzack der mit dunklem Faden vernähten Platzwunden bedeckt. So stellte sich das dar. Die Abwärtsbewegung. Die Talfahrt dieser Familie als Landkarte ihres Gesichts, wenn man das so sagen kann. Anstatt also gleich ins Hotel in der Altstadt zurückzukehren, bin ich dann tatsächlich in die Bar der Kronenhalle gegangen. Dort hatte ich dann hinten rechts am äußersten Ende der Bar bei den Toiletten Platz genommen. Die Tische vorne waren immer reserviert für Zürcher Männer und ihren meist ukrainischen weiblichen Anhang. Wenn man in Zürich war, dachte man ja immer, es würde einen der Geist von Joyce und des Cabaret Voltaire umwehen. Aber in Wirklichkeit war es lediglich eine Stadt der geldgierigen Oberleutnants und selbstherrlichen Strizis. Und vielleicht war meine Mutter jetzt, heute Abend, in der Wohnung schon wieder aufs Gesicht gestürzt. Kam ganz darauf an, ob sie Zolpidem, Phenobarbital oder Quetiapin zu sich genommen hatte. Also lediglich eine der drei Substanzen oder gleich alle drei zusammen, heruntergespült mit ein oder zwei Flaschen des besagten Fondants zu 7,50 Franken. Bei meinem letzten Besuch vor 2 Monaten hatte ich mit Eimer, Feudel und einem nassen Waschlappen das Blut der Mutter vom Marmorboden sorgfältig aufgewischt. Du hast wohl in meinem Bett geschlafen, gar nicht im Hotel. Das ist doch eine Lüge mit dem Hotel. Und wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, einfach so in meine Bettlaken hineinzubluten und auf dem Boden? Was fällt dir denn Gottes Willen ein? So eine Frechheit ist das. Ich lief zurück über die Brücke, unter der die Klare Limmat aus dem See hinausfloss. Suchte vor der Tür des Hotels in den Taschen nach dem Hotelschlüssel, da die Rezeption so spät in der Nacht nicht mehr besetzt war. Und es erschien mir während des Suchens nach dem Schlüssel ganz plötzlich und unerwartet der Vater meiner Mutter. Es erschien mir die Sammlung sadomasochistischer Utensilien, die man nach seinem Tode im verriegelten Gästezimmerschrank seines Hauses auf Sylt gefunden hatte. Jenes beklemmende Instrumentarium der Erniedrigung, das der Großvater, mein Großvater, Parteimitglied seit 1928, Untersturmführer der SS und in der Reichspropagandaleitung der NSDAP in Berlin tätig, nach dem Krieg und auch nach der leider vollkommen erfolglos verlaufenden Entnazifizierung im britischen Internierungslager Delmenhorst-Adelheide in seinem Haus auf Sylt gesammelt? Und wenn nicht in der Realität, dann aber sicherlich im schweißnassen Tagtraum angewendet hat, beim heimlichen Kellertreff mit den in Island angeheuerten jungen Mädchen. Denn nur sie, so hatte der Großvater mein Großvater gedacht, nur sie vertreten angemessen das nordische Ideal. Die Norweger, die Deutschen, die Dänen sind zu schwach. Nein, es mussten Isländerinnen sein, die von ihm als Au-pair-Mädchen zu sich nach Hause nach Sylt eingeladen wurden. Mädchen, in deren Blutströmen auf ewig die heilige Edda sang. Ob er es wohl geschafft hatte, sich von den zahlreich über Jahre bei ihm wohnenden Isländerinnen erniedrigen zu lassen, damals? An eine konnte ich mich recht genau erinnern. Sigeride. Sigeride war 19 gewesen, großgewachsen, flachsblond, kirgisische Augenfalte. Feine Sommersprossen auf der überbleichen Haut hatte sie gehabt. Mit Sigeride wurden, über den Schreibtisch gebeugt, die Runen gelernt. Jenes nordische Alphabet, in dem die deutschen Statthalter der nordischen Rasse die Vergangenheit und Zukunft der Menschheit lesen konnten. Ja, der gesamte esoterische Spuk wurde im mit Bücherstapeln vollgestellten Arbeitszimmer des Großvaters erforscht. Alles, die Flugscheiben, das antarktische Neuschwabenland, die Welteislehre und natürlich die SS-Expedition nach Tibet, an deren Organisation der Großvater mitgearbeitet hatte, sozusagen als Verbindungsperson zwischen Reichspropagandaleitung und SS-Ahnenerbe, der ganze Unfug also, wurde mit der geduldigen Sigeride durchgesprochen und verinnerlicht, während man Krabbenbrote aß und Limonade trank und darauf wartete, dass die Familie endlich hinauf ins Bett ging, weil dann vielleicht endlich die ersehnte Möglichkeit gekommen war, sich von der jungen, bleichen, sommersprossigen Sigeride mit dem Stacheldraht ans Tischbein fesseln lassen zu können. Ja, elskan min. Hatte sie dann vielleicht gesagt. Komm nur her zu mir, kleiner Mann. Wie ist es mir nur gelungen? Wie konnte es überhaupt jemals gelingen, mich aus der Misere und der Geisteskrankheit meiner Familie herauszuziehen? Aus diesen Abgründen, die tiefer und abgründiger und elendiger nicht sein konnten, und ein halbwegs normaler Mensch zu werden, das vermochte ich nicht zu enträtseln, während ich auf dem Hotelbett in Zürich lag und an die Decke starrte. Meine Mutter war zwar durch und durch unannehmbar und ihre Situation war vollkommen hoffnungslos, aber vielleicht verfolgte sie ganz unbeirrt ein Ziel, das nur ihr als solches erschien. Vielleicht aber hatte sie auch einfach nur Angst. Wie damals, als sie mich das letzte Mal von sich aus angerufen hatte, vor 5 Jahren, und am Telefon geweint hatte, obgleich sie niemals sonst jemals weinte, vor der Operation an der Wirbelsäule. Ich habe eine solche schreckliche Angst. Das war ein Augenblick, den ich nie wieder vergessen habe. Ich stand vor dem Balthazar in New York. Und die Menschen waren den Broadway hinaufgeströmt und ich hatte versucht, sie am Telefon zu beruhigen. Mama! Weißt du, es wird doch nur ein kleiner Eingriff. Nur ein ganz kleiner Eingriff. Du musst keine Angst haben. Und so weiter. Aber sie hatte natürlich ihrerseits gewusst, wie sie immer alles im Voraus gewusst hatte, dass es das Ende ihres Daseins in der Normalität sein würde. Dass es nach der Operation Komplikationen geben würde. Dass ihre ständigen Bauchschmerzen, die sie bereits gehabt hatte, als ich noch ein kleines Kind war, sich nun als eine katastrophale, jahrzehntelang verschleppte Entzündung manifestieren würden. Eine Entzündung, die durch die Operation am Rücken erst in Erscheinung treten konnte und ihre verminderte Widerstandsfähigkeit dergestalt angriff, dass sie in ein Koma fiel. Mittels Trachealschnitt künstlich beatmet werden musste und so dort monatelang auf der Intensivstation in der Privatklinik in der Nähe von Zürich an diverse Schläuche angeschlossen vor sich hin lag. Umgeben von pumpenden Maschinen und monströs fiependen Apparaturen, von mehr oder minder wohlmeinenden Krankenschwestern und Chefärztinnen, die ihr Bestes gaben, sie nicht sterben zu lassen, wie es ja eigentlich in der Schweiz, die ein besonderes Verhältnis zum Tode hat, nicht üblich war. In der Schweiz hat man das Recht zu sterben. Hatte sie immer gesagt, und das hatten mir auch die Ärzte gesagt, auch der versammelte Ethikrat der Klinik hatte das gesagt. Möchten wir Ihnen nahelegen, dass Sie die Zustimmung geben, dass wir nichts mehr unternehmen? Nur noch den kleinen Plastikhahn am Morphiumschlauch etwas weiter aufdrehen. Weil, wie soll sich Ihre Mutter denn davon erholen? Was für ein Leben ist das schließlich noch? Das Leben, was ist es denn? Aber ich konnte die gewünschte Zustimmung nicht geben. Da ich meine Mutter im Pucci-Bikini am Pool in Saint-Jean-Cap-Ferrat sah, wenn ich die Augen schloss. Und nicht auf der Bahre da. Mit diesem unanständigen Schlauch, der aus einem Schnitt am Kehlkopf unter ihrem faltigen Kinn heraushing. Und natürlich hatte sie sich wieder erholt. War eines Morgens aus dem Koma erwacht, als sei nichts geschehen, und ein paar Wochen später war sie, vorbei am Zürichsee, mit dem Taxi wieder nach Hause gefahren. Und ich erinnerte mich, während ich weiter hinauf an die Decke des Hotelzimmers in Zürich starrte, an das Jahrzehnte zurückliegende Telefonat mit einer Freundin meiner Mutter, mit Margie Jürgens. Ich will dir das Haus verkaufen. Mein Beachcheck auf Great Harbor Cay. auf den Bahamas, wo Kurt sich immer so sehr wohl gefühlt hat. Jetzt, wo er tot ist, will ich es nicht mehr haben. Ich verkaufe es dir. Ist ein einfaches Holzhaus aus Brettern zusammengezimmert. Es war mein und Kurts Seelenheil. Den Preis, den sie dafür haben wollte, habe ich vergessen. Aber es war nicht viel gewesen, selbst damals nicht. Ich hatte aber gezögert, weil ich in Asien gewohnt hatte damals. Ich erinnerte mich an die Aufenthalte in Kurts und Margies Villa in Saint-Paul-de-Vence. An ein Lied von Harry Belafonte oder von Nat King Cole, das Perfidia hieß. Mein Vater hatte doch Harry Belafonte immer so geliebt. Nein, dachte ich. Nein, es war wohl doch von Nat King Cole gewesen, auf dem alten Dual-Tonbandgerät, dort auf dem Marmorbeistelltisch, im Schatten der Pinien, der Perfidia sang. La Perfidia di tu amor. Und ich erinnerte mich an den Patenonkel Philipp Kinwood, der in der silberfarbenen Corvette winkend an Kurts und Margies Villa einhändig vorbeifuhr. Zur Begrüßung musst du mir immer einen Kuss auf beide Wangen geben. Das habe ich so gerne, wenn man mich auf beide Wangen küsst, nicht wahr? Ich bin ebenfalls gefangen in diesem Lied da. La Perfidia di tu amor. Als mein Patenonkel Philipp Kinwood später starb, fand man in seiner Wohnung in der Brook Street in London einen elektrisch hochfahrbaren, unbezahlbaren Gobelin. Und als man den Schalter betätigte, entdeckte man dahinter ein geheimes Zimmer, vollgestellt mit sadomasochistischen Apparaturen, ganz genau wie beim Vater meiner Mutter, nur in viel prächtigeren Ausführungen. Wusste mein Vater von jenem Zimmer hinter dem Gobelin in der Brook Street? War er womöglich selbst schon einmal drin gewesen? Mein Vater Christian, der gleich nach dem Krieg von den Amerikanern nach Amerika geholt worden war, um die Demokratie zu erlernen und sie zurück ins verwüstete Deutschland zu bringen. Aus Amerika, von wo aus er ganz offensichtlich gefälschte Fotos nach Hause schickte. Beispielsweise von seiner Graduation an der University of Montana zu Missoula. Ich hatte einmal nachgefragt. Die University of Montana besaß keinerlei Aufzeichnungen darüber, dass er jemals dort studiert hatte, geschweige denn dort graduiert worden war, mein Vater. Weder die Alumni Association noch die Archive der Universität, die seit 1893 geführt wurden, fanden einen Christian Kracht. Es gab Fotos, die ihn beim erfundenen Arbeiten beim San Francisco Chronicle zeigten. Dann war er zurückgekehrt nach Deutschland. An die wohlwollenden Fänge von Philipp Kinwood und des britischen Majors George Clare, dessen Eltern in Auschwitz ermordet worden waren und der im Entnazifizierungsbüro in Hamburg als Verbindungsoffizier zur neu entstehenden demokratischen deutschen Presse wirkte und Axel Springer darauf festlegte, ein ewiger Freund Israels zu sein, während viele davon angewiderte Ehemalige der SS zu Rudolf Augsteins Der Spiegel gingen. Wenn du die Wahrheit hören willst, dann musst du mit meinem Freund Ralph Giordano sprechen. Er weiß über alles Bescheid. Überhaupt ist Giordano der Einzige, der sich und den Deutschen den Anstand bewahrt hat. Ich hatte also Giordano in seiner Hochhauswohnung in Köln aufgesucht, damit er mir die Zustände im Nachkriegsdeutschland beschrieb. Namentlich die Verquickung der ehemaligen der SS. Und Giordano, der einen Seidenschal trug und Koteletten wie Lampedusas Leopard, redete 5 Stunden lang und schickte mich dann seinerseits zu Major Clare in England. Major George Clare, den ich dann einige Monate später in seinem kleinen Haus in Suffolk besuchte, hatte eine englische Fliegeruhr von Longines getragen. Eine Uhr mit schwarzem Zifferblatt von einem grünen, sich langsam auflösenden Stoffarmband fixiert, die er mit schlanken Fingern sachte vom Handgelenk gelöst und mir hingehalten hatte. Please, take it. It's for you. So wurden wir miteinander verbunden, Major George Clare und ich. Während Philipp Kinwood mir, seinem Patenkind, zur Geburt goldene Becher geschenkt hatte und goldene Bestecke und ein Teeservice, ebenfalls aus reinem Gold, angefertigt vom Juwelier Wilm in Hamburg, graviert mit meinem Namen. Und mir schien, dass hinter dieser Unverhältnismäßigkeit immer ein schreckliches, ein unaussprechliches Geheimnis gelegen haben musste, dessen Deutung mir aber auf ewig verborgen bleiben sollte. Immer wenn ich später die Armbanduhr umdrehte und die Gravur las, für Georg Klar von seinem Vater Ernst, das war George Clares Name in Deutschland gewesen, dann fühlte und sah ich etwas, das dem goldenen Becher von Philipp Kinwood fehlte, Es fehlte diesem Becher die Geschichte eines Juden, dessen Eltern ermordet worden waren, der nach England geflohen war, gegen die Deutschen gekämpft hatte und dann zurückgekehrt war, um Deutschland wieder aufzubauen. George Clares Armbanduhr war eine Reliquie. Aber Philipp Kinbots goldener Taufbecher war lediglich Ausdruck von Habgier, ein Blendwerkzeug, tote Materie, totes Gold, wie alles in unserer Familie tot und seelenlos. Das betraf auch unser Sommerhaus in Saint-Jean-Cap-Ferrat, das mein Vater Philipp Kinbot abgekauft hatte. Aber auch das Chalet in Gstaad, das zuvor Karim Aga Khan gehört hatte. Alles war eng und untrennbar miteinander verbunden. Das goldene Besteck und die diversen Häuser. Die Sammlung deutscher Expressionisten und die unappetitlichen Folterwerkzeuge. Die SS-Expedition nach Tibet und der jahrzehntelange Verfall der Mutter, die Zürcher Banken, die konservative deutsche Presse und die Briefkastenfirmen in Panama und Jersey. Könnte ich nur in irgendeiner Chronik lesen, dem Buch des Weltgedächtnisses etwa oder in den südindischen Palmblattmanuskripten, dann wüsste ich um alles. Würde ich mit einem Mal schlagartig alle Zusammenhänge verstehen können, die verborgen geblieben waren. Zum Beispiel die mehrmalige sich über Wochen hinziehende Vergewaltigung meiner damals 11-jährigen Mutter durch einen Fahrradhändler im holsteinischen Itzehoe, der ihr den Schwur abgenommen hatte, nicht gegen ihn auszusagen, als mein Großvater die Übergriffe vermutet und Anzeige erstattet hatte, sonst bekomme sie das schöne Kinderfahrrad nicht, das er ihr versprochen hatte. Die Anzeige wurde sowieso abgewiesen, da der Fahrradhändler ein Cousin des bis zum Ende des Krieges amtierenden NSDAP-Bürgermeisters von Itzehoe, Kurt Petersen, war, der in der Nacht auf Sonntag, den 3. April 1949, zusammen mit seiner Frau einen Selbstmordversuch begangen hatte, durch die Einnahme von, wie hätte es anders sein können, Phenobarbital. Das war also 1949 geschehen. Der Großvater war bereits aus der Entnazifizierung zurückgekehrt und hatte sich sofort daran gemacht, das Netzwerk der alten Kameraden der SS zu reaktivieren. Die Tochter war vergewaltigt worden und die Kameraden kamen zu Besuch. Und der Name Petersen zog sich durch alles, wie ein perfider Schlüssel zum Verständnis, während er in Wirklichkeit nur die Erkenntnis trübte. Der Name Petersen. Da war der Maler Wilhelm Petersen, ebenfalls Untersturmführer der SS, dessen von ihm illustriertes Buch mit dem Titel Totentanz in Polen fortan auf dem Beistelltisch meines Großvaters lag, neben der Flasche Eierlikör und den zwei kleinen Kristallgläsern, beim ledernen, abgewetzten Ohrensessel des Großvaters, in dem er selber saß, die schlohweißen Haare streng zurückgekämmt, die Hände vor sich still gefaltet, eine alte, nur ihm noch in Erinnerung gebliebene Melodie summend, jene von den Wildgänsen, die durch die Nacht rauschen und bei der die Welt voller Morden ist. Wilhelm Petersen war Kriegsmaler der SS gewesen, von Heinrich Himmler eigens dazu ernannt, in dessen persönlichen Stab Petersen aufgenommen wurde. Später, nach dem Kriege, als ihm verständlicherweise keiner mehr Malaufträge geben wollte, trug ihm mein Patenonkel Philipp Kinbot auf, seiner Erfindung, die Kinderfigur Mackie, jenen drolligen Igel, zu zeichnen. Die Mackie-Bücher, in denen sich dann die gesamte SS-Rassenlehre mit einer himmelschreienden Kleinbürgerlichkeit paarte, in Werken wie Mackie bei den Negerlein, in dem die Gesichter der von Mackie besuchten Afrikaner die dämlichsten rassistischen Karikaturen waren. Afrikaner, die nur mit Baströckchen bekleidet sich Holzlöffel und Schneebesen durch die Ohrlappen gesteckt hatten und erbärmliche, halbwilde Dummheiten von sich gaben. Es gab in jedem Mackie-Buch eine Negerschule. Und das erinnerte mich wiederum an meinen Großvater, der eines Abends, als einmal mehr in Kampen auf Sylt alles nicht wie sonst in geordneten Bahnen verlief, plötzlich aufschrie: Das ist ja hier wie in der Judenschule! Weil irgendwelche Gegenstände auf dem Teppich herumlagen oder es alle gewagt hatten, auf einmal zu reden. Das war das einzige Donnerwetter meines Großvaters, das ich erlebt hatte. Ich hatte das als schockierenden Einbruch in das Gefüge der Realität verstanden und mich vor Angst zitternd im Gästezimmer unter dem Reetdach verborgen. Es war das Gästezimmer, in dessen immer verschlossenem Schrank man 30 Jahre später die Erniedrigungswerkzeuge gefunden hatte. Nach dem Tode des Großvaters, bei dessen Beerdigung die Großmutter, meine Großmutter, seine Ehefrau, Trägerin des bronzenen Ehrenkreuzes der deutschen Mutter, für 5 dem Führer geschenkte Kinder, darunter meine Mutter, am offenen Grab des Großvaters auf die Knie gefallen war, in Kampen auf Sylt und herzzerreißend geschrien hatte und geweint, warte nur, hatte sie gerufen in Abwandlung der Worte des isländischen Au-pair-Mädchens Sigridi. Warte nur, lieber Mann. Bald komme ich auch hinab zu dir in die Grube. Dort in Kampen auf der Insel Sylt, einige Straßen weiter, hatte der Verleger Peter Suhrkamp sein ebenfalls mit Rehdach gedecktes Haus an Axel Springer verkauft, um mit dem Erlös die deutschen Übersetzungsrechte für Prousts Auf der Suche nach der verlorenen Zeit kaufen zu können, was mir heute wie ein sehr guter Handel erscheint. In Springers Haus hatte ich ebenfalls oft unter dem Dach gewohnt, dort aber nachts in das an der Wand befestigte Waschbecken uriniert, wenn ich nicht auf den Gang gehen wollte, um die Toilette aufzusuchen. So oft, dass das Waschbecken anfing streng zu riechen und ich Seifenlauge und Waschmittel und Herrenparfüm hineinkippte, um den Gestank zu kaschieren. Ich hatte Angst, dass Axel Springer meinen Vater hinauswerfen würde, wenn es herauskam, dass ich immer in sein Waschbecken gemacht hatte. Mein Vater nämlich hatte immer in dessen Haus gewohnt, wenn er auf Sylt war, weil er seine Schwiegereltern immer gehasst hatte. Sie sind Nazis gewesen und sind immer noch Nazis. Und er hatte sich geweigert, mit ihnen auch nur zu sprechen. Und so wohnte er mit uns immer in Axel Springers Haus, wenn er auf Sylt war. Und niemals im Haus meines Großvaters, ein Stückchen weit die Straße hinunter, Richtung Uwedüne. Dort ungefähr, wo Göring damals seinen Dolch verloren hatte im Strandhafer. Denn alles, was nicht ins Bewusstsein steigt, kommt als Schicksal zurück. Während damals die Geburtstagsgäste meiner Mutter den Ausgang aus der geschlossenen Psychiatrie Winterthur gesucht hatten, erschien ihr plötzlich ein wacher, hochluzider Moment. Wohl ausgelöst durch das Wiedersehen mit den Geschwistern im Gemeinschaftszimmer der Psychiatrie, mit denen sie seit 20 Jahren nicht mehr gesprochen hatte. Und sie erzählte von dem Fahrradhändler in Itzehoe, der sie vergewaltigt hatte. Vergewaltigt. Immer wieder. Worauf ich weinte und sie in den Arm nahm. Hier bist du sicher? Hier in Winterthur, in der geschlossenen Psychiatrie? Und nun musst du keine Angst mehr haben. Und dass mir Ähnliches wie ihr ebenfalls mit 11 Jahren widerfahren sei. Nur eben im Jahre 1979 im kanadischen Internat. Das habe ich immer gewusst und es dir geglaubt. Auch schon damals. Ich habe nur nicht darüber sprechen können. Niemals. Der Schmerz hat es verhindert. Der Schmerz über meine eigene Misshandlung. Und die Scham darüber, es bei meinem eigenen Kind nicht verhindert haben zu können. Exakt 3 Jahrzehnte später. Meine Güte, dieses Leben. Was für ein perfides, elendes, kümmerliches Tramolett es doch war, dachte ich, während ich weiter an die Decke des Hotelzimmers starrte und sah, dass dies tatsächlich die ewige Wiederkunft war, unser Unvermögen, der Zeit einen Anfang zu setzen. Eternitas a parte ante, wie es mir einmal ein Geistlicher in Florenz zu erklären versucht hatte. Sollte es aber gelingen, den Kreislauf der Geschichte zu unterbrechen, dann könne man nicht nur die Zukunft direkt beeinflussen, sondern auch die Vergangenheit. Als ich am Morgen erwachte, erinnerte ich mich sofort an die Papiertüte und den darin aufbewahrten Pullover. Ich setzte mich auf die Bettkante, zog den Pullover über, auf die nackte Haut und umarmte mich selbst vor dem Spiegel des Hotelzimmers, wie ich es einst immer getan hatte, vor den Spiegeln meiner Kindheit. Ich lebte in der Vergangenheit, in den letzten 25, 35 Jahren. Ich lebte in Filmen. Und ich lebte in den Kinos. Ich schlief in den Kinos. Dort, wo die Kinos gewesen waren, zogen Boutiquen ein, die Mäntel und Handtaschen und Schuhe verkauften, die niemand brauchte und schön fand, außer meiner Mutter. Sachen von Loro Piana etwa, oder karierte, wattierte Jacketts von Ferragamo oder Halbschuhe von Tod's. Die noch eingeschweißten Waren, die meine Mutter in diesen Boutiquen gekauft hatte, waren in die Schränke ihrer Wohnung gewandert, wurden gestapelt und verwahrt und sozusagen archiviert. Und nie wieder angesehen, lagen sie neben den dutzenden Hermes-Handtaschen und den tatsächlich hunderten von Ferragamo-Schuhen, die nie getragen wurden. Diejenigen Pelze, Zobel und Silberfuchs und dergleichen, die nicht von der Haushälterin gestohlen worden waren, wurden auf die 5 Lager verteilt, die meine Mutter in Zürich unterhielt. Da es sich nicht mehr schickt, Pelze zu tragen, man sie aber auch nicht wegwerfen kann, wie man ja auch überhaupt nichts wegwerfen kann, da alles eine Geschichte hat. Und warum nur hatte sich mein Vater immer dort Häuser gekauft, wo er sich Anschluss an eine Gesellschaft erhofft hatte, die ihn sonst niemals akzeptiert hätte? Er war nun ein Jahrzehnt tot, mein Vater. Die Wohnung in der Upper Brook Street, im Londoner Stadtteil Mayfair. Das Chalet des Aga Khan in Gstaad. Die Villa in Cap Ferrat, an der Klippe zwischen Somerset Maugham's Haus gelegen und dem Anwesen des Königs von Belgien, das Haus in Kampen auf Sylt, das Haus in Sea Island, Georgia und schließlich das Chateau in Morges am Genfer See, in dem er gestorben war. Ich sah die mit goldener Seide bezogenen Sofas im großen Salon, darauf etwas am Rand sitzend meinen Vater, im englischen hellgrauen Flanellanzug, schmale Schuhe am schmalen Fuß. Ich sah seine listigen, eishellen Augen. Ich sah die Ausstattung seines Ankleidezimmers von Hermes, bis zur Decke ausgekleidet in hellbraunem und orangefarbenem Leder. Darin die hunderten von dünnen Schubladen aus Teakholz, für jedes Oberhemd von Harvey und Hudson eine. Dann die beiden frühen expressionistischen Gemälde von Lionel Feininger. Das eine hieß Jesuiten, das andere die Zeitungsleser. Im mit Mahagoni und Teakholz ausgeschlagenen Arbeitszimmer über dem Schreibtisch. Die über Jahrzehnte angehäufte Sammlung hunderter hauchzarter chinesischer Teedosen aus Porzellan, wie bei Chadwins Caspar Uds, der an der unheilbaren Porzellankrankheit gelitten hatte. Warum das alles nur? Ich wusste von dem Augenblick an, an dem ich ahnte, was das alles wert war, dass ich nicht nur niemals so würde leben können, sondern dass meine Kindheit und Jugend durchdrungen war von Angeberei und Übertreibung und Hochstapelei und Erniedrigung, von totem Gold. Es war meines Vaters Angst vor der Provinzialität gewesen, vor der eigenen niedrigen Herkunft, die noch bis nach seinem Tode aus ihm herausstrahlte. Sein Vater war Taxifahrer gewesen in Hamburg-Altona, mit allem, was das beinhaltet. Die abendlichen Kneipentouren, bei denen der kleine Junge mitziehen musste, die alkoholisierten, dumpfen Schläge seines Vaters, die nachwilhelminische Erbarmungslosigkeit der Unterschicht. Dort wollte er niemals wieder hin zurück, koste es, was es wolle. Und so tänzelte er nach dem Krieg in das Umfeld von Axel Springer hinein. Er traf die richtigen Leute und trug dabei die richtigen Anzüge, obwohl diese anfangs noch aus dem groben, kratzigen Stoff der Verdunklungsdecken geschneidert waren. Er beeindruckte durch elegantes Auftreten und Ruchlosigkeit. Auf dem Schwarzmarkt besorgte er Springer, der von den Briten die Lizenz zum Zeitungsdrucken erhalten hatte, ganze Lastwagenkolonnen voller Papierrollen. Und es ging nach oben mit ihm. Immer weiter. Bis er des mächtigen Verlegers rechte Hand wurde. Er hatte versucht, in England zu leben, ganz oben einzusteigen, in Maßanzügen von Davis & Son. Dieselbe Firma an der Savile Row war das gewesen, die auch Axel Springers Kleidung schneiderte. Er hatte Maßschuhe von John Lobb mit leicht erhöhten Absätzen getragen, da er sehr unter seiner geringen Körpergröße litt. Er war ein kleiner, schmaler Mann gewesen. Er hatte in den richtigen Londoner Clubs verkehrt. Er hatte ausschließlich in den Stadtteilen Mayfair und Belgravia gewohnt. Er hatte England geliebt. Doch man hatte ihn nicht hereingelassen. Obwohl er gelernt hatte, dass man beim Mittagessen im Simpsons in the Strand dem Carver, der den silbernen Roastbeefwagen an den Tisch heranrollt, ein paar Münzen in die weiß beschürzte Brusttasche zu stecken hatte, klebte an den englischen Maßanzügen meines Vaters der Geruch der deutschen Arbeiterschicht. Und was noch wesentlich schlimmer war, die Allüren eines Parvenus. Er hatte so viel nicht verstanden, mein Vater. Die Sache mit der Reverse Snobbery zum Beispiel und mit dem Belgravia Cockney, the final vulgarity of the English upper class. Meinem Vater hatte die Selbstironie gefehlt. Er war nicht Packer gewesen. Er war ganz einfach nicht der Richtige gewesen, wie es bei Thackeray heißt. Da war es nicht etwa um Geld gegangen oder um Einfluss, nein. Mein Vater war einfach nicht der Richtige gewesen. Und da hatte es nicht gereicht, aus Hamburg-Altona zu kommen und Engländer sein zu wollen. Er hatte auf dem Land in England, in Suffolk oder in Somerset oder sonst wo heimlich einen Sohn mit einer Engländerin gezeugt. Manchmal kam er zurück nach Hause, nach Gstaad, nachdem er ein oder zwei Monate fort gewesen war, und er erzählte vom einfachen englischen Bauernhof. Unsere Beziehung zueinander bestand aus einer einzigen Affirmation seines feudalistischen Wesens. Es war nicht möglich gewesen, anderer Meinung zu sein. Zu keiner Zeit war dies möglich gewesen. Man arrangierte sich, stimmte ihm zu und erhielt dafür Geld. Und als er schließlich starb, war meine Stiefmutter, seine letzte Ehefrau, zur Trauerfeier mit dem Learjet aus Genf nach Hamburg angereist. Auf dem Schoß eine Birkin-Handtasche zu 35.000 Euro. Darin, in dieser Handtasche von Hermes, lag seine Asche in einer Plastiktüte. Die Asche, die dann später auf einer Barkasse bei Hamburg-Finkenwerder von ihr in die Elbe geschleudert wurde. Die Plastiktüte mit der Asche in die schmutzige Elbe. Meine Mutter war nicht eingeladen gewesen zur Trauerfeier, die ihren Ausklang bei einem Abendessen en famille im Hamburger Hotel Vier Jahreszeiten gefunden hatte. Was hatte mein Vater nur im Krieg gemacht? Er hatte immer erzählt, er sollte an die Ostfront geschickt werden, worauf sein bester Freund, der Stabsarzt Günther Kelch, ihn in die eiskalte Elbe gesetzt habe, damit er sich eine Lungenentzündung hole und ihm anschließend Typhuserreger in den Arm gespritzt habe, damit er sterbenskrank und hochinfektiös nicht ostwärts verschickt werde. Er sei sein Leben lang Sozialdemokrat gewesen, hatte er immer erzählt. Er habe die Nazis gehasst und er war direkt nach dem Krieg tatsächlich in den USA gewesen, mit dem American Field Service. Mich haben die kleinen Unwahrheiten, die meinen Vater betrafen, nie so aus der Bahn geworfen wie die Wahrheiten der Familie meiner Mutter. Sein Freund also, der Stabsarzt Günther, Günti Mäusi Kelch, dem mein Vater eine kleine Wohnung unweit der Roten Baumchaussee in Hamburg finanzierte, war homosexuell gewesen und liebte es, in Frauenkleidern vor mir und meiner Mutter zu tanzen. Yes, sir. So bin im ganzen Leib ich, so bin ich und so bleibe ich. Yes, sir. Günter Kelch bekam eine Apanage, da er wegen seiner Alkoholsucht keine Arbeit verrichten konnte. Das Chalet von Axel Springer in der Nähe von Gstaad war angezündet worden. Sein zweites Anwesen auf Sylt, der Klenderhof, ebenfalls. Unser Chalet in Gstaad ist im Übrigen auch abgebrannt, nachdem mein Vater es an Mick und Muck Flick verkauft hatte. Die Häuser waren immer abgebrannt. Und ich habe mich immer gefragt, was das zu bedeuten hatte. Vielleicht wusste es meine Mutter. Ich jedenfalls wusste es nicht. Das Feuer jedenfalls war immer in mir gewesen. Der Hausbrand, die glühenden Überreste der Chalets. Auch die von mir angezündete Grundschule Marie-José in Gstaad, die mir beim Jugendgericht in Thun als Siebenjähriger vorgelegten Polaroids, die beweisen sollten, was ich getan hatte. Fotos, die ich im Traum bis heute vor mir sehe, als seien sie die aussortierte, unzureichende Ausschussware aus Andrei Tarkowskis Polaroid-Sammlung. Fast ein halbes Jahrhundert ist es her. Strahlende europäische Welt. Aus der Tüte war beim Auspacken des Pullovers das Faltblatt auf den Teppich gefallen. Die farblich entsättigten Bilder in dem Prospekt, der mit dem etwas holprig formulierten Satz »Kommen Sie doch zu uns« in die vegetarische Dirk-Hamer-Kommune überschrieben war, zeigten blonde Schweizer Familien beim Bestellen ihrer Felder, beim gemeinsamen Töpfern und bei der Apfelernte. Ich faltete die Broschüre und schob sie in meine Jacketttasche und lief in der Morgensonne das Kopfsteinpflaster hinab zum nahen Blumengeschäft, um einige champagnerfarbene Rosen zu kaufen. Zürich war beengend. Aber dann dachte ich mir, dass ich ja Glück hatte, in der Schweiz sein zu dürfen und nicht in Deutschland sein zu müssen. Seestraße 114. Dort, wo das Blut der ermordeten Juden immer noch überall in den Gassen klebte und die Menschen kein bisschen schüchtern waren, obwohl es ihnen gut zu Gesicht stehen würde, ein wenig schüchtern zu sein. Nun lief ich also die Gasse wieder hinauf, die in Zellophan eingeschlagenen Blumen in der Hand, und nahm vor dem Hotel ein Taxi. Hinaus an das sonnenbeschienene Wasser zu meiner Mutter, in jenen schrecklichen Vorort am Zürichsee. Und ich überlegte, nachdem ich dem Fahrer die Adresse genannt hatte, dass ich sie heute auf keinen Fall wieder konfrontieren wollte mit ihrem Elend, sondern sie fragen wollte, warum Monsieur Pierre Gruneberg mir damals unbedingt das Schwimmen hatte beibringen sollen. Es war für meine Mutter ganz essentiell gewesen, dass es nur er sein könne, als würde sich durch die Berührung mit Pierre Gruneberg, allein durch die Anwesenheit dieses Mannes, mein Leben ganz von alleine zu Größerem hinwenden, weil Maître Nageur Gruneberg im Pool des Hotel du Cap den Kindern von Frank Sinatra und von David Niven das Schwimmen beigebracht hatte und den Kindern von Brigitte Bardot ebenfalls. Ich erinnerte mich an das geheime, in meiner Erinnerung immer kaum hörbar geflüsterte Kommando von Pierre Gruneberg. Ich muss wohl 4 oder 5 gewesen sein. Grenouille, ciseaux, crayon, crayon, ciseaux, grenouille, grenouille. Dies war, wenn ich das jetzt nach all den Jahren sozusagen von außen betrachtete, mein Asa Nisi Nasa gewesen. Die magische Anweisung, den Kindeskörper im salzigen Wasser des unmöglich blauen Hotelpools erst zu einem Frosch dann zur Schere und dann zu einem Bleistift auszufahren. Dann war Pierre Gruneberg endlich zufrieden und meiner Mutter war es auch. Und dann fuhr das Taxi schon am Mietshaus vor. Ein deprimierender weißer Faux-Bauhauskasten aus den frühen 90ern, in dem sie seit über 25 Jahren wohnte, mit Seesicht. Ganz und gar abstoßend war es, das Haus, an der schrecklichen Goldküste, die vielleicht auch drüben auf der anderen Zürichseeseite war und gar nicht hier. Meine Mutter erschien, krumm gebeugt, lächelnd, und als ich sie dreimal abwechselnd auf die Wangen küsste, roch sie genauso wie immer nach Ashes of Roses von Bourgeois und ganz entfernt nach Zitrone. Mama! Ihr Gesicht war mir vertrauter als jedes andere. Obgleich ich nur das Gesicht der jungen, dem Leben in hoffnungsvoller Erwartung zugewandten Mutter sehen konnte. Das Gesicht meiner Mutter, wie ich sie als kleines Kind gesehen hatte. Und nicht ihr zerschrammtes, zerstörtes von Wodka und Phenobarbital und Enttäuschung und Schmerzen aufgedunsenes Gesicht von heute. Gut siehst du aus. Nur wer vor 1789 gelebt hat, weiß, wie angenehm das Leben sein kann. Dies war ihr Lieblingssatz. Sie hatte ihn irgendwann bei Talleyrand gelesen und fand ihn komisch und zu jeder Zeit anwendbar. Und das war er wirklich. Ich überlegte wie schon so oft, ob sie wirklich belesen war oder ob sie nur so tat. Hast du denn geschlafen wenigstens? Das meinst du doch nicht im Ernst. Ich habe seit deiner Kindheit nicht mehr geschlafen. Ich schlafe um 11 Uhr ein mit Tabletten und wache um 2:30 Uhr morgens auf. Das weißt du doch, mein Junge. Ich schnitt die Stiele der mitgebrachten Rosen unten ab und leerte Eiswürfel in die Kristallvase. Fand einen Platz dafür neben der Buntglaslampe, verschob die Vase ein bisschen nach links und setzte mich auf den Rand des grünen Seitensofas. Sag mal, was hast du da eigentlich für einen furchtbaren Öko-Pullover an? Die bunte vom vorletzten April lag offen auf dem chinesischen Tisch, als sei gerade eben in ihr geblättert worden, nicht letztes Jahr. Die bunte war für meine Mutter deshalb so wichtig, weil sie ohne Unterlass eine immerwährende Gegenwart zeigte. Die bunte von vor 10 oder 20 Jahren suggerierte ihr dieselbe Zeit wie die aktuelle Ausgabe. Den Augenblick, in dem die Ereignisse stattfanden. Die Zeit also, in der sich meine Mutter aufhielt. Aeternitas aparte ante. Erinnerst du dich an das Schwimmbad im Hotel de Cap? Du meinst in Saint-Paul-de-Vence? Nein, Mama. Im Hotel. Im Hotel de Cap in Cap Ferrat. Na ja. Nicht wirklich. Wir hatten ein Haus auf dem Cap. Neben dem Zoo. Es hieß Villa Rock Escarpé und ich sollte schwimmen lernen. Hm. Und eines Tages bin ich vom Rand gesprungen und habe mich dann in der Luft gedreht und mir die beiden Vorderzähne am Beckenrand ausgeschlagen, als ihr weg wart, Papa und du. Ich sah, wie es hinter ihren hellblauen Augen arbeitete, sah den wieder erlöschenden Funken der Erkenntnis. Das erinnere ich nicht mehr. Nachdem ich als Kind an meinem Vorhaben gescheitert war, die gesamte Welt im Maßstab 1:1 aus Lego nachbauen zu wollen, hatte ich dann als junger Mann jeden Tag Make-up getragen. Exakt von 13 bis 27, also 14 Jahre lang. Und zwar die Produkte der Firma Coty, namentlich Airspun Soft, die mir zu einem, wie ich fand, reinen, glatten Teint verhalfen. Ich hatte mir außerdem die mit Henna dunkelrot gefärbten Haare jeden Tag mit Rasierschaum nach oben gebürstet oder streng nach hinten gekämmt, da ich aussehen wollte wie John Fox oder David Sylvian in ihren Frühphasen. Und ich rauchte bunte, sehr dünne russische Zigaretten namens Sobranie. Jeden Morgen hatte ich außerdem 2 oder 3 kräftige Schlucke Odol getrunken und mir die Achseln 3-mal die Woche bis aufs Blut ausrasiert. Mit 27 dann hörte diese Überspanntheit schlagartig auf, weil mein Roman Faserland erschienen war. Ich hatte mich nämlich mit 25 entschlossen, einen Roman in der Ich-Form zu schreiben, bei dem ich mir selbst und dem Leser vorgaukeln würde, ich käme aus gutem Hause, wäre wohlstandsverwahrlost und hätte etwas von einem autistischen Snob. Und so hatte ich dieses Buch dann auch geschrieben. Abends in meiner Einzimmerwohnung in Hamburg-Ottensen, während ich mich von Pizzabaguette zum Aufbacken und Toastbrot mit Kühnesenf und Ravioli aus der Dose ernährte. Die Wohnung, aus der ich ausgezogen bin, als ich sie mir nicht mehr habe leisten können. Und in die dann mein Freund Olaf Dante Marx einzog, um darin wenige Wochen später an AIDS zu sterben. Na, jedenfalls waren die Figuren oder dessen Monologe, denn Dialoge kamen in dem Buch ja gar nicht vor, so glaubhaft, dass die Leser von Faserland dachten, das sei tatsächlich ich, der da so schrieb. Heute war anscheinend ein guter Tag. Meine Mutter war noch nicht betrunken. Möchtest du einen Kaffee? Ja, gern. Mach mir doch bitte einen Kaffee. Ich kämmte ihr mit einer weichen Bürste die Haare, die sie sich schon lange nicht mehr gewaschen hatte. Es war eine ganz behutsame Handbewegung, dieses Bürsten. Und sie schloss dabei die Augen, als bereite es ihr Freude. Und als ich fertig war, knipste ich ihr hinten eine Bernsteinspange ins Haar. Das ist schön, wenn du mir die Haare kämmst. Ja. Das fühlt sich gut an. Wo ist eigentlich mein Auto? Sie wurde von der Haushälterin bestohlen. Jeden zweiten Tag war ihr Portemonnaie leer. Obwohl sie fast kein Geld ausgab, war es alles immer fort. Wie auch ihr schwarzer Mercedes eines Tages fort war, aus der Garage des Mietshauses entfernt und in die Bukowina verbracht. Durch den bukowinischen Mann der bukowinischen Haushälterin. Es war ein Kraus. Der Kaffee. Und? Hast du den Kaffee mit Ehrensonne gebraut? Ja. Mama. Und dein Auto steht sicher in der Garage. Wenn der Kanton Zürich mir meine Fahrerlaubnis wiedergibt, dann fahren wir Forellen essen, drüben in der Siedmatt. Ja, natürlich. Das würde ich gern mit dir machen, Mama. Euch Kindern ist es immer zu gut gegangen. Dir geht es zu gut. Es geht allen zu gut. Sie trank etwas Kaffee aus der Tasse und sah mich an. Ihre Augen waren die Augen meiner Mutter und gleichzeitig die Augen einer verrückten alten Frau. Jeder Schluck ist ein Genuss, jeder Schluck ist eine Wonne. Was uns hier Gustav Pavel schafft, das nennt mit Recht sich Ehrensonne. Ehrensonne, der wirkliche Kaffeeersatz. Kennst du das? Ja, das kenne ich. Es war eine ihrer immer wiederkehrenden Erinnerungen aus der Kindheit. Ein Werbeslogan aus der Zeit direkt nach dem Krieg. Als ihr Vater, mein Großvater, nach der Zeit im Entnazifizierungslager seine Kenntnisse aus der Reichspropagandaleitung direkt bei der Werbeagentur Lintas anwenden durfte, hatte er sich dort unter anderem die Namen der Waschprodukte Badedas und Duschdas ausgedacht. Es war kaum zu glauben eigentlich, wenn man einmal wirklich darüber nachdachte. Was bereust du am meisten? Sei so gut und schenk mir ein Glas Weißwein ein. Ich ging in die Küche und öffnete den Kühlschrank. Es lagen nur Käsescheibletten darin. Die Hälfte eines angebrochenen Toastlaibes, der sich vom Pilzbefall grün und weiß verfärbt hatte. Ein halbleeres Glas Kapern und 7 Flaschen Schweizer Weißwein von der Mikro. Kochwein war das eigentlich. Ich drehte den Schraubverschluss auf, goss ein Glas halb voll und füllte den Rest am Wasserhahn auf. Gib mal bitte her das Glas. Oh, danke. Also, was bereust du? Dass ich mich nicht genügend um dich gekümmert habe. Das stimmt allerdings. Du warst nie da für mich. Du hast mich hier sitzen lassen. Du bist schuld an der ganzen Misere. Und du? Ich bereue nichts. Gar nichts. Nein? Nun schau doch nicht so larmoyant rein. Immer siehst du aus wie ein nasser Hund, wenn du mich besuchen kommst. Ach, Mama. Wenn du denkst, ich würde schlecht aussehen, dann schau dich mal selbst im Spiegel an. Es war ein ständiges Verlieren, ein ständiger Verlust, ein ständiges Kapitulieren. Sie saß in ihrer Wohnung wie Miss Havisham aus großer Erwartung, gefangen in einem Spinnennetz aus Ressentiments, Wut und Einsamkeit. In diesem Augenblick wusste ich, dass es alles jetzt exakt entweder so weitergehen würde bis zu ihrem Tod oder dass ich jetzt, nur jetzt, genau jetzt in diesem Moment ausbrechen könnte aus dem Kreis des Missbrauchs, aus dem großen Feuerrad, aus dem sich drehenden Hakenkreuz. Mama, wir werden jetzt zusammen auf eine Reise gehen. Wir zwei. Ich lief nach oben, die Wendeltreppe hoch, die sie schon seit Jahren nicht mehr betreten hatte, um ihre Sachen zu packen. Ich nahm 2 ihrer beigefarbenen Reisetaschen und legte irgendetwas hinein. Unterwäsche, Pullover, eine Turnhose, ein Kostüm, 2 Jacketts, einen Seidenschal, diverse Blusen, Halbschuhe und ihre Sonnenbrille von Bulgari, die mit dem blauen Verlauf. Mama, in welchem Kleiderschrank sind denn bitte deine Kaschmir-Pullover? Kaschmir? Selbst in der größten Verwahrlosung bewahren wir Haltung. Welche Pullover meinst du denn? Die Ferragamos sind hier unten im Eckschrank. Ich will nicht auf eine Reise. Auf keinen Fall. Du bist wohl vollends übergeschnappt. Ich kam die Treppe mit den gepackten Taschen wieder hinab. Und ich nahm vor ihren Augen 3 Wodkaflaschen aus dem Gefrierfach und legte sie hinein. Dazu ihre Medizintasche mit den diversen Psychopharmaka und ein großes Reisenecessaire mit Schminke, Shampoo, Seife, Zahnbürste und Wattebäuschen. Du, wann soll es denn losgehen? Jetzt gleich. Wir tun es jetzt, es macht keinen Sinn zu warten. Es ist der erste Schritt. Ingirum imus nocte et consumimur igni. Entweder wir werden uns immer weiterdrehen in der Nacht, verzehrt vom Feuer, oder Wir gehen. Und zwar jetzt. Fahren wir denn nach Afrika? Da müssen wir aber zuerst noch zur Bank. Wo liegt denn dein Pass? Ich habe immer die gestreiften Hinterteile der Zebras so gern gesehen. Am Ngorongoro-Krater. Ja. Moment! Guten Tag. Ich bin der Waage in die Seestraße. One for the road. Sie trank das Glas leer. Ich bestellte telefonisch ein Taxi. Und sie stürzte rasch noch ein weiteres Glas von dem schrecklichen Weißwein hinunter. Ich hakte mich bei ihr ein, schloss die Wohnungstür von außen ab und auf der Treppe nach unten zur Ausgangstür nahmen wir uns noch ihren Rollator. Dann standen wir draußen auf der Straße. Im Herbst. Erzähl mir etwas. Wahrheit oder Fiktion? Das ist mir egal. Entscheide du. Okay. Die Geschichte spielt hier, vor unserer Nase. Es hatte in der Schweiz einen kleinen Rechtsruck gegeben. Und dann noch einen. Und dann 6 Monate später noch einen größeren. Und die Neue Zürcher Zeitung und die Weltwoche und der Blick und die Schweizer Illustrierte und der Nebelspalter und die Annabelle waren zu den Sprachrohren der regierenden Partei geworden, deren Mitglieder begonnen hatten, kleine weiße Schweizer Kreuze auf rotem Grund am Revers zu tragen. Oh. Ja. Und dann wurde der Neubau weiterer Moscheen verboten. Ja, was gar nicht so falsch ist. Denn wie viele christliche Kirchen gibt es denn in Saudi-Arabien oder sagen wir in Pakistan? Die deutschen Zahnärzte und Chirurgen wurden allesamt ausgewiesen. Als Krisengewinner. Dann hatte man damit begonnen, Mundarttests durchzuführen. Und die Tamilen und die Tibeter ins Mittel- oder Oberland umzusiedeln. In eigene Nachbarschaften, wie es hieß. Danach kamen die Veganer dorthin. Wieso denn die Veganer? Die Polizei wurde aufgerüstet und mit dem Militär gleichgestellt. Sie trugen plötzlich rote Armbinden mit dem weißen Schweizer Kreuz. Voiture blindée standen an den Kreuzungen. Das geschah alles ganz schleichend, aber trotzdem völlig offen. Denn es war der Wille des Volkes, dass dies so geschah. Ach komm, du spinnst. Willst du jetzt die Geschichte hören oder nicht? Entschuldigung. Die Grüne Partei war mit der regierenden Partei der SVP fusioniert worden. Und die Mitglieder der Schweizerischen Volkspartei nannten sich plötzlich und über Nacht die SNV, Schweizerische Nationale Volkssozialisten. Und die Grünen und die Sozialisten nannten sich dann ebenfalls so. Und man grüßte mit dem Rüttli-Schwur, 2 Finger und der Daumen hoch. Das stimmt doch alles nicht. Verträge mit der Europäischen Union wurden aufgekündigt. Und die Schweizer Grenzen wurden mit zehntausenden Kilometern neuen Stacheldrahtrohren verstärkt. Man verstärkte die einheimische Waffenindustrie und verursachte in der Presse einen mittelgroßen Skandal, in dem man behauptete, griechische und portugiesische Kommunisten hätten den Israelis über 300.000 menschliche Lebendorgane verkauft. Vor den Reformhäusern, etwa am Kreuzplatz in Zürich, bezogen Panzerwagen Stellung, um zu garantieren, dass ausschließlich tierische Produkte angeboten wurden. Und dann? Dann bot man den weißrussischen, albanischen und koreanischen gesunden Männern den Schweizer Pass an. Wenn sie sich verpflichteten, erst 1,5 Jahre im Immigrationslager Mundart zu lernen. Jeden Tag 10 Stunden. Und dann 3 Jahre in Freiheit als Bergbauern zu arbeiten. Beim Käsen und beim Matten. Mit einer Lehnsfrau an ihrer Seite, der sie in dieser Zeit mindestens 3 Kinder machen mussten. Nein. Danach bekamen sie eben den Pass ausgehändigt. Und eine garantierte Stelle als Taxifahrer in Zürich, Genf, Bern oder Basel. Aber nicht Subaru oder Ähnliches, sondern Mercedes. Und Tesla. Schwarzmetallic, Ledersitze, Holzfurnier, Vollautomatik. 184 Franken die Stunde gesetzlicher Mindestlohn. Das klingt ja gar nicht wie die Schweiz, die ich kenne. Und irgendwann, Mama, es war im Frühling, wurde das Verbot der Todesstrafe aufgehoben. Und ab dem Spätsommer gab es Hinrichtungen in der Schweiz. Du erzählst das so, als ob es wahr wäre. Die alten Menschen meinten, es sei nicht recht und schämten sich. Den jungen Menschen aber war es einerlei. Dann wurden sie nach und nach zum Alltag, die Hinrichtung. Und wir fühlten, dass es immer andere betreffen würde und nicht uns. Nicht die wirklichen Schweizer, sondern die Tamilen und vielleicht eventuell noch die Deutschen und die Veganer. Ja. Du und ich waren nicht gemeint. Schatten, die wir waren. Und nach ein paar Jahren erinnerte sich keiner daran, wie es einmal gewesen war. Vor den Hinrichtungen. Man hatte es bis auf die Landesverräter immer heimlich und versteckt ausgeführt. Jene aber hatte man von den Brücken gestoßen, einen Strick um den Hals gewicht in den Taschen. Von der Lorrainebrücke in Bern und von der Münsterbrücke in Zürich. Obwohl es anfangs schockierend war und abstoßend und unschweizerisch, hatten wir uns an die später im Schweizer Nationalfernsehen ausgestrahlten Szenen nicht nur gewöhnt, sondern begonnen, sie in gewisser Weise zu akzeptieren und fast sogar herbeizusehen. So wie dein Vater in Deutschland allabendlich die Tagesthemen herbeigesehnt hat. Das ist eine schreckliche Geschichte. Christian. Das Taxi ist da. Moment. Ich sah, wie sie rasch und ganz automatisch ihr Racial Profiling des Fahrers machte. Und wir stiegen ein, was natürlich etwas länger dauerte wegen des Rollators. Wir fahren zuerst zum Bankhaus in der Innenstadt, hinter dem Hotel Borolac. Als der Wagen losfuhr, lehnte sie sich zu mir herüber und flüsterte. Ich habe während der letzten Finanzkrise antizyklisch und sehr erfolgreich in Fußbodenreinigungsmaschinen investiert und besitze nun vielleicht 13 oder 14 Millionen Franken, die hauptsächlich in deutsche Waffensysteme und schweizerische Molkereien angelegt sind, nämlich in die Aktien der Firma Rheinmetall und Emmy. So viel Geld. Stell dir mal vor. Ich dachte immer, wir sind pleite. Ach, du bist pleite, ich nicht. Warum hast du denn Waffenaktien? Tja, das habe ich mich auch schon oft gefragt. Bei der Bank allerdings wollte man uns anfangs gar nicht vorlassen. Wie sah denn das aus? Eine alte, angetrunkene, zerschrammte Frau mit fettigen Haaren und blutunterlaufenden Augen, die sich am Rollator festhielt und aus dem Fahrstuhl schob, ihr Schatten von einem Sohn und ein paar zerbeulte Reisetaschen. Zeig deinen Pass vor. Du hast doch hier ein großes Konto, du brauchst dich nicht zu genieren. Und in der Tat war der Bankangestellte am Schalter, nachdem er zuerst von einer Arroganz Gebrauch machte, wie sie nur Zürcher so hinbekommen, auf einmal sehr zuvorkommend und höflich. Wünschen Madame einen Kaffee? Nein, keinen Kaffee, junger Mann. Meine Mutter benötigt bitte 600 Franken Bargeld. Das wird doch reichen für Afrika Mama. Nein, nein. Ich habe ja schließlich noch Kreditkarten. Ich benötige 600.000 Franken. Sind 601.000 Franken Scheine gewünscht? Ich musste ganz unvermittelt an meine Zeit mit dem Milliardär Gustav Del Banco denken, den ich mehrmals mit meinem Vater im Hotel Savoy in London getroffen hatte. Del Banco hatte sein Geld und seine Zahnbürste in mehreren Woolworth-Plastiktüten umhergetragen. Und er hatte nach Abfall und nach Kot gerochen. Mein Vater hatte ihm damals ein Ölgemälde vermittelt, der Sündenfall, das sich später als Rubens herausstellte, welches er wiederum gegen der Sturz des Phaeton getauscht hatte, das er dann bei sich über den Kamin in Sussex gehängt hatte. Welcher Anteil meines Geldes ist denn in Waffentechnologien investiert, junger Mann? Der Schalterbeamte druckte ihr ein buntes Tortendiagramm aus. Die eine Hälfte des Diagrammes in Blau waren Rheinmetall-Aktien, die andere Hälfte in Rot waren Emmy-Aktien. Bitte ordnen Sie an, dass die Waffenaktien in Geld umgewandelt werden. Also die blauen da. Wir werden immer Bargeld brauchen, dort, wo wir hinfahren, mein Sohn und ich. Und würden Sie uns bitte ein Taxi rufen? Ja, Madame. Haben Sie eine Dingsbums, eine Plastiktüte? Der Mann reichte ihr eine Tüte und sie leerte das Bündel der 601.000 Frankenscheine hinein. So war es wohl bei Gustav Del Banco auch gewesen. Keiner wäre damals auf den Gedanken gekommen, dass dieser Mann, der aussah und roch wie ein Obdachloser, in einer Plastiktüte Millionen mit sich herumtrug. Ich dachte daran, dass es tatsächlich eine Korrelation zwischen Geld und Müll gab. Und während wir Richtung Fahrstuhl gingen, sagte ich ihr das auch. Das weiß ich doch schon lange. Aber es ist ganz direkt miteinander verbunden. Du denkst, ich bin eine dumme, herzlose alte Frau. Wir werden dieses Geld verschenken. Du meinst spenden? Nein, nein, richtig verschenken, loswerden, verschleudern. An irgendwelche Menschen, ganz zufällig. Und du hilfst mir dabei. Ich? Ja, du, wer denn sonst? Wir gingen wieder hinüber zum Fahrstuhl und fuhren hinab. Und ich war ganz erstaunt und auch aufgeregt über diese Idee. Meine Mutter sah sich prüfend in den Doppelspiegeln an und richtete ihr Haar. Sie befeuchtete ihren Daumen und wischte mir einen imaginären Fleck an der Wange fort. Und ich ließ es geschehen, obwohl ich das schon immer gehasst hatte. Und dann traten wir hinaus auf die Straße und stiegen in das Taxi, dessen Fahrer ihr höflich und zuvorkommend die Wagentür aufhielt, was ich ja noch das Mindeste fand. Er packte den Rollator hinten hinein und die Reisetaschen ebenfalls. Ich entfaltete den verblichenen Prospekt der Kommune, sah nach der Adresse. Stellen Sie bitte den Taxameter aus und fahren uns ins Berner Oberland hinauf. Genau, wir geben Ihnen 1.000 Franken. Ach was, 2.000. Nach Saan. Ich sah meine Mutter von der Seite an, die hinten neben mir im Wagen eingeschlafen war. Ihr Mund stand ganz leicht offen. Und ich sah meine Mutter, die sich totgestellt hatte. Mama! Auf dem Boden der Waschküche im Chalet in Gstaad. Mama! Ich hatte unvorstellbare Angst empfunden bei ihrem Anblick. wie sie dort neben der Waschmaschine auf dem Rücken gelegen hatte, den Mund leicht geöffnet. Ich mag vielleicht 5 Jahre alt gewesen sein. Ich hatte meine kleinen Finger in ihre Nase gesteckt, sie in der Seite gekitzelt, sie am Ohr gezogen, ihr die Haare gestreichelt. Es waren vergebliche Versuche gewesen, sie wiederzubeleben. Ich hatte begonnen, erbärmlich zu schreien, in meiner Todesangst nach meinem Vater zu rufen. Dann, als dieser nicht erschienen war, nach der Figur des Zauberers in meinem Puppentheater, der einen lilafarbenen, sternenbesetzten Umhang trug und einen schwarzen Hut. Ich habe nie erfahren, warum meine Mutter sich so häufig totstellte, als ich noch ein Kind war. Die Kommune, zu der ich uns fahren ließ, befand sich tatsächlich in Sahnenbeikstadt, in meinem Geburtsort. Ich muss mal. Pipi? Nein, das andere. Dann halten wir an der nächsten Tankstelle an. Ich meine, ich bin schon gegangen. Wie meinst du? In die Hose? Nein, in den Beutel. Wie, in welchem Beutel? Hier, in den. Fühl mal. Was ist denn das? Das ist ein Stoma. Ein künstlicher Darmausgang. Oh, und was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir irgendwo anhalten und dann musst du mir den Beutel wechseln. Okay. Normalerweise macht das immer die Haushälterin. Sie war mir immer eine große Hilfe, im Gegensatz zu dir. Monsieur, fahren Sie bitte rechts rein und halten Sie. Okay. Ich hob ihr vorsichtig erst den Pullover und dann die Bluse am Bauch vorne hoch. Da war tatsächlich so ein Beutel an ihr befestigt, der ganz leicht gluckste. Ich kann das nicht. Naja, aber ich kann das auch nicht. Der Taxifahrer sah in den Rückspiegel. Ich kramte aus der Plastiktüte meiner Mutter die versprochenen beiden 1000-Frankenscheine hervor und schob sie nach vorne, Richtung Fahrer. Hier. Und bedeutete ihm mit einer verlegenen Fächerbewegung der Hände, er solle wechseln. Ich stieg aus, öffnete den Kofferraum und nahm aus einer der Reisetaschen eine Wodkaflasche. Die kleinen Flaschen, die es immer im Flugzeug gibt, die sind viel praktischer. Weißt du wirklich nicht, wie das geht? Du hast doch sicher schon zugeschaut, wenn man das gewechselt hat. Nein, ich sehe da immer weg. Ich mag das nicht ertragen. Gib mir mal die Flasche. Sie trank einen, 2, 3 große Schlucke aus der Wodkaflasche. Ich mach dir einen Vorschlag, Mama. Mhm. Bitte. Wir fahren jetzt zu einem Hotel, da habe ich für uns reserviert. Das ist gar nicht mehr weit, da checken wir ein und dann verspreche ich dir, dass ich dir einen neuen Beutel da dran knipse. Das machen wir genauso. Ich möchte nicht dieses alte, volle Ding noch stundenlang mit mir herumtragen. Ich bat darum, weiterzufahren und wir fuhren weiter. Die Bergstraßen hinauf bis nach Schönried. Und dann auf der anderen Seite wieder hinab, ins zweite mir so sehr vertraute Tal des Sahnenlandes. Der Darmbeutel gluckste leise. Ich hatte Tränen in den Augen. Was hast du? Warum bist du traurig? Ich war seit meiner Kindheit nicht mehr hier. Ich habe die Berge immer sehr geliebt. Ich habe sie immer gehasst. Sie haben mich zerdrückt, jahrelang, jahrzehntelang. Diese engen Täler, nur mittags ist die Sonne zu sehen, die Gletscher, 10.000 Jahre Eis. Ganz unerträglich sind mir die Berge. Was hast du denn geliebt? Ich wollte immer zurück nach Afrika. Ich liebe 3 Dinge. Ich liebe einen Traum der Liebe, den ich einst hatte. Ich liebe dich. Ja. Und ich liebe dieses Stückchen Erde hier. Und welches von diesen liebst du am meisten? Den Traum. Wir fuhren durch das sonnenbeschienene Tal meiner Kindheit. Und als wir vor der Kommune hielten, richtete sie sich die Haare und setzte die Sonnenbrille ab. Hör mal, das mit dem Traum, was du da eben gesagt hast. Ja? Das ist doch nicht von dir, Christian. Du blöffst doch. Ich kenne dich, das hast du doch gelesen bei Knut Hamsun. Ich hatte vor, meiner Mutter weiszumachen, das mehrstöckige Chalet der Kommune sei das gute Hotel, in dem ich für uns reserviert hatte. Es tat mir gar nicht leid, sie so täuschen zu wollen. Im Gegenteil. Vielleicht können wir ja gleich hier beginnen, dein Geld zu verschenken. So eine vegetarische Kommune ist ja quasi prädestiniert dafür, aus den schmutzigen Schweizer Franken unserer Familie etwas Sinnvolles zu schaffen. Das große rustikale Chalet, vor dem meine Mutter und ich nun standen, war lediglich das Gästehaus der Kommune. Die Kommune selbst befand sich hoch auf einer Alpenwiese zwischen den beiden Bergen Egli und La Vitmanette. Nur war dort oben jetzt niemand mehr, da man ja im Herbst schneebedingt weder hinauf noch wieder hinabkam. Das Taxi entfernte sich und ich nahm meine Mutter am Arm. Vorsichtigen Schrittes liefen wir auf dem Kies der Chalet-Vorfahrt Richtung Eingangstür. Es war fast kalt. Ich brauche den Rollator nicht. Und wo sind denn bei diesem Etablissement eigentlich die Kofferträger? Stadt hat sich wohl sehr verändert, seit ich das letzte Mal vor 35 oder 40 Jahren hier gewesen bin. Wir sind hier in Sahnen, gleich neben Gstaad. Denn in Gstaad kann man nicht mehr wohnen, weil es dort inzwischen zu viele Prada-Boutiquen gibt. Ich deponierte sie an der Tür des Gästehauses. Halt dich bitte kurz an der Wand fest. Ich lief zurück, um die Reisetaschen und den Rollator zu holen. Drüben in Gstaad war es ja inzwischen so, dass die einheimische Bevölkerung auf Grund und Boden saß, der so extravagant viel wert war, dass selbst Grundstücke in der Mitte von Tokio und London dagegen preiswert erschienen. Kleine Liegenschaften, die hunderte Millionen Franken wert waren und deren Fantasiepreise ihrerseits davon abhingen, welche Oligarchen zum Skifahren in der jeweiligen Saison erschienen. Es war ein Tal der Absurditäten geworden, meine Heimat. Das ganze Debauche-Spektakel hatte sich natürlich auch auf das Nachbardorf Sahnen ausgeweitet. Bis hin nach Feuillesoy, Rougemont und Châteaudun. Wir läuteten, warteten eine Weile und als immer noch niemand erschien, gingen wir hinein, froh der frischen Herbstluft zu entkommen. Meine Mutter schien leicht verwirrt, aber höchst zufrieden, endlich wieder in einer Hotellobby sein zu dürfen. Sie hatte seit sicherlich 7 oder mehr Jahren kein Hotel mehr betreten. Nur diverse Anstalten von innen gesehen und natürlich alle Krankenhäuser und Kliniken von Zürich. Wo sind denn die ganzen Angestellten? Ich weiß auch nicht. Ich hoffe aber sehr, Sie haben für uns ein Zimmer, Mama. Also, ich würde für dieses Hotel aber nicht allzu viel bezahlen. Hast du dir das hier genau angesehen? Da liegt überall Staub herum und was weiß ich noch alles. Und dann diese Teppiche. Ja, vielleicht könnten wir denen etwas Geld geben, damit sie mal ordentlich renovieren können. Das ist eine ausgezeichnete Idee. Für die Übernachtung wollen wir aber dann nichts bezahlen. Wie wäre es mit ein paar hunderttausend Franken? Warum nicht? Aber dann wollen wir auch wirklich nichts für das Zimmer bezahlen. Okay. Auf einer Art Anrichte lagen etliche Zimmerschlüssel mit verschiedenen Vornamen auf kleinen Plastikanhängern versehen. Ich wählte den Schlüssel Nestor und marschierte den Gang hinab und meine Mutter folgte mir, über den Rollator gebeugt. Vor dem Zimmer mit dem entsprechenden Schild blieb ich stehen. Meine Mutter zog sich die Steppjacke aus, setzte sich aufs Bett, schob sich die Bluse vorne am Bauch hoch, sah mich an und atmete aus. Ich öffnete eine der Reisetaschen und nahm aus ihrem Necessaire einen hautfarbenen Beutel, an dem vorne eine Art Klebering befestigt war. Ich griff ganz vorsichtig nach dem vollen Beutel, der an ihrem Bauch hing, und drehte an der kleinen Schleuse. Er ließ sich ganz leicht lösen und ich nahm den frischen Gummisack und drehte ihn sachte an das nun freiliegende Dings an ihrem Bauch, bis da etwas hörbar einrastete. Meine Mutter lächelte. Ich lächelte. Ich hatte das Gefühl, etwas wieder gut gemacht zu haben. Ich nahm ihre Hand. Ich will mich etwas hinlegen. Und kaum hatte sie die Füße hochgelegt und ihren Kopf auf das Kissen, war sie auch schon eingeschlafen. Also stellte ich ihr die angebrochene Flasche Wodka auf den Nachttisch, malte auf einen gelben Post-it-Zettel ein Herz und bin gleich zurück, legte 2 einzelne Phenobarbital-Tabletten daneben und ging in den Vorraum, um jemanden zu finden. Ich hatte so ein mulmiges Gefühl, das ich aus diversen Horrorfilmen speiste. Und tatsächlich stand nun, hinten in der Lobby, ein älterer blonder Mann, der mich anschaute. Er lehnte sich mit dem Ellbogen auf die Fensterbank, war dabei, sich eine Zigarette zu drehen und leckte mit der Zungenspitze an dem kleinen gummierten Streifen. Es tut meiner Mutter und mir leid, einfach so hereingekommen zu sein. Ihr seid aufs Herzlichste willkommen. Woher habt ihr denn von der Dirkhammer Kommune gehört? Ich habe in Zürich am Stand einen Wollpullover gekauft, gerade gestern. Da hat man mir einen Prospekt mitgegeben. Aha. Während er sich mit dem Daumen einen Tabakbrösel von der Unterlippe wischte. Seine Zähne waren gelb und hässlich. Ich bin so etwas wie der Hausmeister des Gästehauses. Sind Sie denn Vegetarier? Ich muss sagen, Sie kommen mir bekannt vor. Sind Sie nicht der Autor von Die Vermessung der Welt? Ja, es freut mich wirklich, dass Sie es gelesen haben. Diese Kommune nennt sich also nach Dirkhammer. Wer ist denn Dirkhammer gewesen? Dirkhammer ist der Sohn unseres Kommunenleiters gewesen, der auf der Yacht des Prinzen Victor Emanuel von Savoyen, die vor Korsika gelegen hat, vom Prinzen erschossen worden ist. Der Gründer unserer Kommune, Ricke Gerd Hammer, Dirks Vater, hat erkannt, dass jede Krankheit durch einen sogenannten Konfliktschock ausgelöst wird. Das heißt, jede Krankheit muss als biologisches Naturprogramm verstanden werden, das zur Lösung eines unerwarteten biologischen Konflikts geschaffen wurde. Aha. Oder? Der Mann, der zwar eigentlich ganz freundlich war, aber auch auf eine intensive Art abstoßend, erzählte schließlich etwas von einer neuen germanischen Medizin, die Hamer Senior entwickelt habe. Nur diese kann den neuen Menschen schaffen. Mhm. Daran arbeiten wir gemeinsam, an der Arretierung des Krebses auf germanische Weise. Er lächelte mit seinen gelben Zähnen. In diesem Augenblick beschloss ich, dass wir diesen Menschen und dieser Kommune das Geld auf keinen Fall schenken würden. Ja, ja. Ich bedankte mich etwas scheinheilig, wie mir schien, und lief Richtung Zimmer. Abendessen ist dann gleich gegen 7 im kleinen Esszimmer. Ja, ja, danke, gerne. Ich muss nur rasch meine Mutter holen. Meine Mutter hatte in der Zwischenzeit natürlich die beiden Phenobarbital-Tabletten geschluckt und die Wodkaflasche war halb geleert. Meine Güte. Ich nahm ihre Hand und rüttelte sanft an ihren Arm. Mama? Sie öffnete die Augen. Mama? Sie waren weiß. Aufwachen. Und ihre Augenlider flatterten unkontrolliert. Du musst aufwachen. Während ich 2-3 Mal rief, ob sie wach sei, untersuchte ich die Packung. Es waren 200 Milligramm pro Tablette. Davon hatte sie 2 genommen und mit Wodka heruntergespült. Es waren diese Dinger mit einem Knick in der Mitte. Davon sollte man immer nur höchstens eine Hälfte nehmen. Oh Gott. Ich holte rasch ein Handtuch aus dem Badezimmer und einen Plastikzahnputzbecher voll Wasser und begann, ihre Stirn mit dem benetzten Handtuch abzuwischen. So eine Idiotie, so eine unglaubliche Dummheit. Mama. Jetzt hatte ich selbst sie vergiftet. Ich wischte weiter mit dem Handtuch, zwickte sie ins Ohrläppchen, streichelte ihre fettigen Haare. Sie reagierte nicht. Mama, wach auf. Das kann doch gar nicht wahr sein. Mama, du musst unbedingt zum Coiffeur, weißt du? Wenn du jetzt wieder aufwachst, dann gehen wir zusammen und lassen dir die Haare schön machen. Vielleicht mal viel kürzer, wie wäre das? Mama? Sie bewegte sich nicht. Ihre Geschichte war doch hier noch nicht zu Ende. Ganz sicher nicht hier in diesem Schlafzimmer in einer schmuddeligen Nazi-Kommune in Sahn. Ich nahm ihre beiden Hände in meine. Mama! Ich drückte und knetete ihr die Hände, bis sie rosarot anliefen. Du tust mir weh. Oh, mein Gott, da bist du ja. Ja. Du hast dich totgestellt. Wie früher. Wie früher, ja. Und ich habe mir solche schrecklichen Sorgen gemacht. Unsinn. Das war nur dein schlechtes Gewissen. Ich sterbe doch nicht. Wir gingen zum Abendessen. Langsam. Sie ohne Rollator. Im Frühstücksraum war ein kleiner Tisch für uns gedeckt worden. Eine blau karierte Papiertischdecke lag darauf. Sowie weiße Teller, Gläser, Papierservietten für jeden. Eine Kerze war entzündet worden, was meine Mutter sehr freute. Oh, wie schön. Eine etwas beleibte Berner Oberländerin brachte die Schüsseln aus der Küche und stellte sie auf den Tisch. Es gab einen Rindsgulasch mit Kartoffeln, vorweg einen grünen Salat mit etlichen hautfarbenen Schinkenstreifen belegt. Darf ich mich zu Ihnen setzen? Sagte der blonde Mann von vorhin. Er hatte sich jetzt die spärlichen Haare mit Wasser streng nach hinten gekämmt und trug nun einen Umhang aus dunkelrotem Samt, einen indischen Bindi auf der Stirn und immer noch die Jeanshosen und die Bergstiefel. Bitte sehr. Tut mir leid. Ich bin noch leicht derangiert vom Nachmittagsschlaf. Eben. Kein Problem, Madame. Ich hatte vorhin schon mit Ihrem Sohn gesprochen und ihm die Werte unseres Gründers erklärt. Der Besitzer stammt sicher aus einer alten Dynastie von Schweizer Hoteliers. Die Zeiten sind schwer, Madame. Wir haben nicht mehr so viele Besucher wie noch vor 10 Jahren. Monsieur Rike Gerd Hamer ist, wie soll ich sagen, etwas in Ungnade gefallen. Nun, wir dachten, mein Sohn und ich, wir wollten Ihnen vielleicht etwas Geld schenken, wenn es Ihnen so schlecht geht. Ja, danke vielmals, aber das ist wirklich nicht nötig. An wie viel hatten Sie denn gedacht? Lassen Sie mich überlegen. 600 Franken haben wir bei der Bank abgehoben. 2000 Franken haben wir dem Taxifahrer gegeben. Oder haben wir ihm 600.000 Franken gegeben? Nein, das kann nicht sein. Ich bin so schlecht im Rechnen geworden. Ich hasse das Alter. Oh, ich hasse es. Was sagst du denn? Ich? Haben Sie denn das Geld hier bei sich? Aber selbstverständlich. Oder Christian? Christian? Sie heißen gar nicht Daniel. Sie sind gar nicht Daniel Kehlmann. Und Sie, Ihre Kommune, sie ist auch nicht vegetarisch. Wissen Sie, was Adorno zum Vegetarismus gesagt hat? Nein. Auschwitz, es fängt im Schlachthof an. Christian, muss das jetzt sein? Ich möchte, Mama, dass du dich hierzu nicht äußerst. Du nicht und deine Familie auch nicht. Weil dein Großvater ein Nazi gewesen ist. Und was für einer, der Allertreueste bis zum allerletzten Atemzug, bis ans Grab. Lass mich ausreden. Nein, du hast kein Recht, dich dazu zu äußern. Du weißt nicht, oder willst es nicht wissen, dass dein Vater sich geweigert hat, irgendetwas zu akzeptieren von seiner Schuld. So wie du dich weigerst, es zu akzeptieren, seine und deine Schuld. Ich war 7, als der Krieg zu Ende ging. Und du warst später alt genug, um deinem Vater zu sagen, dass er ein Verbrecher Nein, war. Nein, das konnte ich nicht. Aber dafür habe ich ja dann deinen Vater geheiratet. Warum willst du mich eigentlich jetzt mit diesem ganzen Zeugs konfrontieren? Jetzt, wo ich schon weit über 80 bin? Entschuldigung, darf ich mal ganz kurz unterbrechen? Nein, junger Mann! Dürfen Sie nicht, ganz sicher nicht, Sie nicht. Mein Mann war Sozialdemokrat, sein Leben lang. Wissen Sie, was Martin Walser gesagt hat? In Auschwitz arbeitete unsere ganze Gesellschaft mit. Können Sie sich das vorstellen? Wissen Sie, was gemeint ist damit? Haben Sie irgendetwas gesehen von der Grausamkeit der Menschen? Ich denke nicht. Ja. Also schweigen Sie. Was greifen Sie jetzt meinen Sohn an? Ob er vielleicht Daniel heißt? Daniel, so eine Frechheit. Danke, Mama. Dein Dank kommt spät. Aber besser als gar nicht. Ich würde mich dann jetzt von Ihnen beiden verabschieden. Er lächelte uns an und es war gar nicht freundlich gemeint. Es war ein maliziöses Lächeln. Ein schreckliches Lächeln. Er sah aus wie ein unrasierter, gelbzahniger Vampir. Nein, er sah uns an, als wären wir jetzt schon mit einer Plastikschlinge erdrosselte Katzen. Schlafen Sie gut, Mutter und Sohn. Denn der Schlaf ist eine Rose, wie der Russe sagt. Gute Nacht. Rose, elle avait cru, c'est que vive le rose, l'espace d'un matin, antwortete sie. Und boom, da war er, ihr zweitliebster Satz. Er war von de Malherbe und es passte schon wieder ganz und gar ausgezeichnet. Meine Mutter hatte es wirklich mit ihren Franzosen. Und ihr Gulasch! Schmeckt übrigens wie aus der Dose. Ich erkannte meine Mutter nicht wieder. Ganz offensichtlich tat ihr das Reisen gut. Vielleicht sollten wir ja wirklich zusammen nach Afrika fahren. Wir schliefen im gemeinsamen Zimmer, obwohl ich nicht schlief. Meine Mutter schnarchte sanft und flatternd. Ich konnte nicht schlafen. Meine Mutter hatte in Montreux Anfang der 60er Jahre Französisch, Stenografie und Benehmen gelernt und ein bisschen Literatur. Warum hatte ich nur so eine Sehnsucht nach dieser Zeit? Nach den mit Seide gefütterten Kostümen aus Dralon und Wolle. Nach den Rundungen der schwarzen Kotflügel. Nach dem serifenlosen Schriftbild der Bahnhofsschilder. Nach den Zigarette rauchenden Herren mit den Regenschirmen. Nach ihren Flanellärmeln in hellgrau. Darunter die makellos weißen Manschetten ihrer Oberhemden. Dieses starke Verlangen nach den schmalen Krawatten, den Dreiecken der Einstecktücher, die aus den Brusttaschen der Jacketts ragten, nach den Brillen aus Bakelit. Schlaf, bitte komm, endlich komm, dachte ich um 3:30. Ich lag in meiner Kleidung und in meinen Schuhen auf dem Rücken im Bett, ungewaschen, wie der Milliardär Gustav Del Banco. Die Plastiktüte mit dem Geld hatte ich mir unter das Kopfkissen gestopft. Mein Vater hatte seine aufgerollten Kirchners und Munks und die Schweizer Franken unter seinem Bett aufbewahrt. Und ich hatte diesen Instinkt von ihm geerbt. Nur bei mir waren es immer Instrumente zur Abwehr des Bösen gewesen. War es bei meinem Vater schlicht und einfach der Wunsch gewesen, nie wieder arm sein zu müssen? Ein mir rätselhafter Mensch war er gewesen. Repositorium der Geheimnisse war er gewesen, die erst nach seinem Tode an die Oberfläche kamen. Mein Vater ist ein Machtmensch gewesen, der durch die Quälerei und die Erniedrigung anderer sich den für ihn nötigen Abstand und eine undurchdringliche Schutzhaut erschaffen konnte. Und manchmal hatte ich mich gefragt, ob nicht meine gesamte Familie und auch das gesamte Umfeld meiner Familie sich von der Erniedrigung anderer nährte, von einem Elitebewusstsein, das in Wirklichkeit das Gebaren einer Mittelschicht war, die in die Oberschicht hinauf wollte und gleichzeitig vor nichts mehr Angst hatte als vor ihrer eigenen proletarischen Herkunft. Gegen 4 hörte ich leise Schritte am Gang. Ich war mir unsicher, ob ich nicht doch schon eingeschlafen war. Dann wurde ein Schlüssel sehr leise und zaghaft von außen ins Schlüsselloch gesteckt. Ich sprang auf und stemmte mich erst mit der Schulter gegen die Tür, löste dann blitzschnell meinen Gürtel, band die Klinke fest und hakte nun die Schnalle an einen Haken, der neben der Tür in der Wand befestigt war. Warum hatte ich bloß nicht abgeschlossen? Man versuchte von außen die Tür aufzudrücken, aber der Gürtel hielt. Es gab ein kraftloses, halb wütendes Treten. Dann hörte ich Schritte, die sich entfernten. Und dann wieder das ruhige, samtene Röcheln meiner Mutter, die auf dem Rücken lag und sich nicht rührte. Am Morgen gegen 6:30 setzte ich mich auf, rieb mir mit den Händen das Gesicht und die Augen, während meine Mutter, die wie immer schon längst wach war, ihre Morgentoilette verrichtete. Lippenstift auftrug und etwas Rouge auf die mit Schorf bedeckten Wangenknochen rieb. Wir müssen von hier verschwinden. Und zwar so schnell wie möglich. Brauchst du vorher noch einen neuen Beutel? Ja. Ich erledigte das mit viel größerer Geschicklichkeit als gestern noch. Und es störte mich auch nicht mehr. Ich half ihr beim Anziehen. Sie hatte ein ginstergelbes Kostüm gewählt. Ich hatte ihr das alles gar nicht zugetraut gestern Abend. Aber sie hatte sich ja nicht nur ihr Leben lang gegen den gesamten SS-Horror ihres Vaters behaupten müssen, sondern auch gegen meinen Vater, ihren sehr reichen Mann. Das Grundproblem ist immer das Geld gewesen, hatte sie mir vor Jahren einmal gesagt, als sie das allererste Mal in die Psychiatrie gegangen war, damals in Meiringen. Geld ist das Instrument der Unterdrückung. Merkt ihr das, mein Junge? Damit kriegen sie dich, besonders hier in der Schweiz. Dieses Land, also die Schweiz, hat es ja gar nicht gegeben, bis es die Engländer Ende des 18. Jahrhunderts erfunden haben. Also, bis es auf Postkarten festgehalten wurde, als Aussicht, als Blick, als Ansicht. Sie hatte sich selbst eingewiesen in die Klinik Meiringen. Die Schweizer haben dann gesehen, wie man leichtes Geld hat machen können aus ihren komfortablen Panoramen, die ihnen bislang als nichts Besonderes vorgekommen sind. Aber wenn die Fremden dafür bezahlen wollen, bitte sehr. Und dann war sie verschwunden in den Gängen der Anstalt, ihre Ferragamo-Handtasche fest an sich gedrückt. Und ich hatte ihr nachgeschaut, einen Kloß im Hals. Damals schon hatte ich gedacht, sie war eigentlich eine ganz außerordentliche Person. Und wenn sie nicht meiner Mutter gewesen wäre, hatte ich gedacht, hätte ich sie vielleicht gerne kennengelernt. Ich packte unsere Sachen in die Reisetaschen und wir schlichen uns aus dem Zimmer namens Nestor. Das Haus schien menschenleer. Draußen war dann die aufgehende Sonne hinter den Bergen zu erahnen, hinter dem Egli und dem La Vite Manette. Wir liefen eine Weile schweigend nebeneinander den holprigen Privatweg hinab. Und ich rief dann ein Taxi an, man möge uns bitte abholen, dort unten an der Kreuzung zur Straße. Ab und zu schaute ich hoch, zurück zum Chalet, ob jemand uns vielleicht nachkam über die Wiese, humpelnd wie Jack Nicholson mit der Axt. Eurotrash. Hörspiel in zwei Teilen von Walter Adler. Nach dem gleichnamigen Roman von Christian Kracht. Erster Teil. Sie sind Nazis gewesen. Christian K., Silvester Groth. Mutter Jutta Hoffmann. In weiteren Rollen Andrea Bettini, Eva Derleder, Robert Dölle, Judith Engel, Urs-Peter Halter, Cyril Hilfiger, Martin Hug, Christian Klischert, Matthias Lea, Michael Neunschwander, Frieda Österberg, Luke Schillinger, Werner Wölbern und Tom Zahner. Besetzung Sandra Pasic. Ton und Technik Daniel Sänger und Sonja Röder. Regieassistenz Nadja Kukuli-Marx und Konstanze Renner. Hörspielbearbeitung und Regie Walter Adler. Produktion Südwestrundfunk mit dem Hessischen Rundfunk 2021. Dramaturgie und Redaktion Andrea Oetzmann.